Kapitel 1-2-1-2-6 Schreiben Mussolinis vom 29.08.1939 16:15 an Adolf Hitler aus Michael Freund, Weltgeschichte in Dokumenten WD. 3 Dag. Nummer 122 S328 Führer, der Botschafter Attolico teilt mir mit, von Ribbentrop zu wissen, dass sie jetzt die 251 britische Not prüfen, von der ich Kenntnis habe, und dass sie ihre Entscheidungen treffen. Als ihr Freund und der des deutschen Volkes wünsche ich Ihnen, dass die englischen Vorschläge nach meiner Ansicht die Voraussetzungen und die Elemente enthalten, um zu einer für Deutschland günstigen Lösung bei allen es interessierenden Problemen zu gelangen. Durch diese Lösung würde der Rhythmus Ihrer großartigen Schöpfungen nicht unterbrochen werden, und Sie würden zu Ihren bisherigen Erfolgen einen neuen unbestreitbaren hinzufügen. Sie wissen, dass in diesem Augenblick die Linien meines Handelns mit Ihnen abgestimmt und präzisiert worden sind. Wollen Sie daher in diesem meinen Appell den neuerlichen Beweis meiner beständigen Solidarität erblicken? Zu sagen, Mussolini mündliche Botschaft Mussolinis vom 29.08.1939 an Adolf Hitler, Adab BD 7 Nummer 418. Dass jede Aktion, die Mussolini nach Ansicht des Führers auf politischem und diplomatischem Gebiet unternehmen könne, der Duce mit großer Bereitschaft ausführen wird. Während italienische Beziehungen zu Paris der Art, wie bekannt, dass Italien mit Paris nichts unternehmen könne und auch nicht wollte, unterhalte Italien mit England sehr herzliche und gute Beziehungen und zwar sowohl offiziell als auch persönlich. Wenn Deutschland wolle, dass Italien in London etwas unternehmen, etwas sagen solle, so sei Duccei vollständig zur Verfügung Führers. 127 Brief des Großindustriellen Alfred Krupp von Bohlenhalbach an einen französischen Geschäftsfreund vom 29. August 1939 aus Saint-Natal de Mont-Sidi-Devant. In der sehr kritischen, ei sogar beängstigenden Stunde, die wir gegenwärtig erleben, erlaube ich mir, mich an Sie zu wenden, denn ich schätze in Ihnen einen Mann mit der Gewohnheit, sich seine Meinung unabhängig vom Tageslärm zu bilden und immer auf die Stimme der Vernunft zu hören. Noch mehr, ich appelliere an das seltene Verständnis, das Sie bei mehreren Gelegenheiten niemals je gezögert haben, hinsichtlich Deutschlands an den Tag zu legen. Ich habe die tiefe Überzeugung, dass die politischen Entscheidungen, welche in diesen Tagen gefällt werden, einen säkularen Charakter tragen werden. Die Einstellung auf die noch unentschiedenen Fragen würden meines Erachtens geeignet sein, Europa den Frieden während sehr zahlreicher Jahre zu bewahren. Gestatten Sie mir, Ihre Aufmerksamkeit auf eine Tatsache zu lenken, die eine grundsätzliche Wichtigkeit enthält. Wenn Deutschland die Rückgabe seiner alten Besitzungen fordert, so stimmen die weitblickenden Staatsmänner aller Länder darin überein, dass diese Ansprüche moralisch gerechtfertigt sind. Noch nie hat ein Gerichtshof irgendeines zivilisierten Landes in der Welt die Wegnahme von Gütern eines anderen sanktioniert, noch demjenigen, welcher davon betroffen wurde, das Recht verweigert, sein Hab und Gut wieder zurückzufordern. 252 Wenn ich immer noch die Hoffnung bewahre, den Frieden noch im letzten Augenblick gerettet zu sehen, so einzig deswegen, weil ich tief davon überzeugt bin, dass man sich auf der anderen Seite niemals für ganz der gebieterischen Logik der deutschen Politik entziehen kann. Seit 1920 haben niemals englische, französische, amerikanische und neutrale Staatsmänner daran gezweifelt, dass eines oder anderen Tages die Danziger Frage und die des Korridors auf eine endgültige Weise geregelt werden müsse. Ich habe es nicht nötig, Ihnen hier die zahlreichen Reden hervorragender Männer des Staates und der Wissenschaft, gleichfalls auch Ihres Landes, zu zitieren, welche einstimmig die Lösung von Versailles mit dem Namen bekannten, die sie verdient, nämlich einer offenkundigen Ungerechtigkeit, deren Wiedergutmachung nicht verzögert werden könne. Da dieses Verständnis wirklich auf beiden Seiten existiert, kann es sein, dass deswegen ein neuer Weltkrieg entfesselt würde mit seinen unvorhergesehenen Folgen, aus rein formellen Gründen und einzig deshalb, weil man sich vielleicht an Fragen des Prestiges stößt. Das ist ein Gedanke, dessen Tragik wahrhaft erschütternd ist. Sollte es unter diesen Umständen nicht ehrenhaft sein, dass die verantwortlichen Lenker ein für allemal verzichten auf den Geist von Versailles? Dies würde endgültig ein Ende setzen den Entwürfen des polnischen Imperialismus, der allein den Zustand der Spannung in Europa verewigt. Die Zeit ist nicht mehr die, wo Teillösungen, ja sogar Kompromisse gangbar sind. Ich kann nicht glauben, dass man in der Fremde die Empfindungen und Absichten Deutschlands verkennt. Unsere Regierung mindestens hat niemals aufgehört zu wiederholen, dass sie bereit ist, sich, gleich viel welcher vernünftigen Lösung, zur Verfügung zu stellen, für die Erstellung einer gerechteren Ordnung der Dinge und die Verknüpfung der Beziehungen zwischen den Völkern. Ich würde Ihnen unendlich dankbar sein, wenn Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit den Gedanken schenken würden, welche ich Ihnen soeben entwickelt habe. Es würde für mich eine große Genugtuung bedeuten zu erfahren, dass Sie ebenfalls die Lage ohne irgendwelche Erbitterung prüfen, und wenn Sie mit mir übereinstimmen werden, Ihren ganzen Einfluss in diesem Sinne geltend zu machen. Seien Sie, sehr geehrter Herr, dem Ausdruck meiner besten Gefühle für Sie versichert. Getz. Krupp von Bohlenhalbach 128 Brief Hendussons an Lord Halifax vom 30.08.1939 betreffend seine Unterredung mit Adolf Hitler am 29.08.1939 DBFP BD. 7 Nummer 565 Ich kann nur hoffen, dass ich nicht falsch gehandelt habe, sowie, dass Sie und der Premierminister nicht glaubten, dass ich falsch handelte, dass ich mich gestern Abend bei Hitler habe so gehen lassen. Aber Hitlers Haltung und der ganze Ton der deutschen Antwort nach unserem bewundernswerten Einvernehmen war derart, dass ich auf einmal dachte, Hitler müsste einmal eine Dosis seiner eigenen Medizin 253 erhalten. Er reagierte in keiner irgendwie merklichen Weise, aber ich zweifle nicht, dass es eine unangenehme und ungewöhnliche Überraschung war. Obgleich ich später hörte, dass die unmittelbare Nachwirkung Erregung war, kann ich nur hoffen, dass die schließliche Auswirkung heilsam sein wird. Auf jeden Fall war das Ende der ganzen Aussprache eine leidenschaftliche Rede darüber, wie viele englische Freunde er gehabt hätte, wie sehr er gute Beziehungen zu England wünsche und so weiter und so weiter und so fort. Es ist natürlich nicht die Aufgabe eines Vertreters Englands zu schreien, aber Hitler ist eine Abnormalität, und nach meinem ersten Interview in Berchtesgaden, wo ich, nachdem ich ihm immer Antwort gegeben habe, vorsichtig gewesen bin, um den Unterschied zwischen seinen eigenen Wutausbrüchen und meiner Ruhe in Erscheinung treten zu lassen, ich fühlte es, dass er früher oder später es zur Kenntnis nehmen wird müssen, dass das Monopol des Schreiens nicht allein bei ihm läge. Wenn er mir nun die Gelegenheit in einem kleineren Punkt gab, nämlich unsere grenzenlose Nichtbeachtung der in Polen gemordeten Deutschen, so ließ ich sie ihm gänzlich. Aber glauben Sie mir, ich befriedigte nicht nur ein lang empfundenes Bedürfnis, sondern tat etwas, was nach vorhergegangener sorgfältiger Überlegung von mir als ersprießlich erkannt wurde. Ich muss hinzufügen, dass nach dem Schlimmsten davon ich aufzustehen begann, um zu gehen, aber er wollte sich nicht rühren. 129 Brief des polnischen Botschafters Rakczynski vom 30. August 1939 an die britische Regierung, betreffend einer Erklärung der polnischen Regierung gegen angebliche deutsche Gräuelhetze aus DBFP 7 Nummer 563. Seit einer gewissen Zeit suchen eine diplomatische Aktion und eine Pressekampagne seitens Deutschlands in der Weltmeinung den Eindruck zu schaffen, dass die deutsche Minderheit in Polen das Ziel einer systematischen Verfolgung der polnischen Behörden ist. Um diesen Behauptungen, die nicht der Wirklichkeit entsprechen, ein Ende zu setzen, habe ich die Ehre, auf Befehl meiner Regierung Eurer Exzellenz das ÖFFI-Ziele Kommuniqué zur Kenntnis zu bringen, das zu diesem Thema von der polnischen Regierung veröffentlicht worden ist. Seit einer gewissen Zeit führt die deutsche Presse einen Verleumdungsfeldzug, Polen anklagend, die deutsche Minderheit zu brutalisieren, und nicht nur irrige Tatsachen zitierend, sondern sogar völlig erfundene. Solange dieser Feldzug im Rahmen der Zeitungspropaganda blieb, selbst geleitet von einer der Regierung völlig untergeordneten Presse, begnügte man sich polnischerseits zu dementieren oder denen Informationen zu geben, die sie für ehrliche Zwecke anforderten. Jedoch seit einigen Tagen haben diese Taten reine Erfindung und diese falschen Informationen Platz gefunden in den Reden der höchsten leitenden Postenträger in Deutschland, wahrscheinlich tendenziös informiert. 254 Auf diese Weise will die deutsche Regierung daraus ein Element seines diplomatischen Spieles machen. Diese Tatsache in Rechnung ziehend, ist die polnische Regierung verpflichtet zu protestieren gegen diese Methoden, die bewusst verwendet werden, um die internationale Meinung und die fremden Regierungen irrezuführen. Ohne in diesem Augenblick in zu viele Einzelheiten einzugehen, geziemt es sich, die lügnerischen Anschuldigungen zu unterstreichen wie diese, die Ermordung von 24 Deutschen bei Łódź und 8 Deutschen bei Bielsko, die Fälle von Kastrationen, offensichtlich ausgeführt infolge einer gerichtlichen Entscheidung, die Errichtung eines Konzentrationslagers für die deutsche Minderheit und so weiter. Diese Informationen müssen gebrandmarkt werden als reine Erfindung. Keine der angeführten Tatsachen entsprechen der Wahrheit. Ich ergreife diese Gelegenheit, Herr Minister, um Eurer Exzellenz die Versicherung meiner höchsten Hochachtung zu erneuern, mit welcher ich die Ehre habe zu sein und so weiter. E. Rakczynski 130 Brief des französischen Botschafters Robert Colondze vom 30.08.1939 an den französischen Ministerpräsidenten Daladier aus Robert Colondre, von Moskau nach Berlin, S. 440 am 30. August 1939 abends. Sehr geehrter Herr Präsident, die Kraftprobe schlägt zu unseren Gunsten aus. Aus sicherer Quelle erfahre ich, dass Hitler sich seit 5 Tagen abwartend verhält, die Parteigrößen schwankend geworden sind und die Berichte von einer wachsenden Unzufriedenheit in der Bevölkerung sprechen. Der Angriff auf Polen war für die Nacht zum 26. August festgesetzt worden. Aus noch nicht genau bekannten Gründen hat Hitler im letzten Augenblick von dem Angriff Abstand genommen. Nur wenige Maßnahmen wurden herbeigeführt wie die Lebensmittelrationalisierung, die in der Bevölkerung große Bestürzung hervorgerufen hat. Der hochfahrende Ton der Antwort an die britische Regierung dürfte kaum einen anderen Zweck gehabt haben, als das Nachgeben zu tarnen. Man darf sich davon nicht täuschen lassen. Nach wie vor müssen wir festbleiben und nochmals festbleiben. Gewiss sind wir noch nicht am Ziel angelangt und werden noch viel Energie aufbringen müssen, aber ich bin tief bewegt, Ihnen, Herr Präsident, diesen ersten Bericht übermitteln zu können. Nach dem, was mir gesagt worden ist, legt Herr Hitler sich heute die Frage vor, wie er aus der Sackgasse wieder herauskommen soll, in die er sich verirrt hat. Noch möchte er mit einem Gewinn daraus hervorgehen. Wenn ich recht unterrichtet bin, so beansprucht er Danzig und einen Korridor durch den Korridor. Wir müssen durch unsere feste Haltung ihn davon überzeugen, dass er mit den Methoden, die 255 er bisher angewandt hat, gar nichts mehr bekommen wird. Angesichts des erreichten Ergebnisses sollte aber alles vermieden werden, was ihn zu einer Verzweiflung stark treiben könnte. Sie sind Angler, soviel ich weiß. Nun, der Fisch hängt am Haken. Jetzt muss man mit der nötigen Geschicklichkeit manövrieren, um ihn ans Land zu ziehen, ohne dass die Leine reißt. Da es von wesentlicher Wichtigkeit ist, dass diese Hinweise nicht ruchbar werden, und die Zeit drängt, erlaube ich mir, diese Zeilen Ihnen persönlich handschriftlich und durch sicheren Boten zu übermitteln. Ich darf es Ihnen überlassen, Ihren Inhalt den Herren G. Barnett und L. Fierger mitzuteilen. Mit dem Ausdruck meiner 131 Bericht des britischen Botschafters Henderson an Lord Halifax über die Information eines Deutschen vom 30.08.1939 aus DBFP 7 Nummer 546 ein in enger Beziehung zum Kriegsministerium stehender Deutscher, der verlangte, dass sein Name nicht genannt werden solle, sprach heute Morgen vor und brachte dem Militärattaché folgende Auskunft: Herr Hitler hat den Generalstab gezwungen, seinen vorbereiteten Plan gegen Polen zu ändern, demzufolge Polen in breiter Front von Ostpreußen in nordöstlicher Richtung auf Warschau anzugreifen war, unter Kombination einer Bewegung der Hauptstreitkräfte in Böhmen und Westschlesien in nordöstlicher Richtung auf Krakau zu. Heide, der Chef des Generalstabes, demissionierte gestern und ist durch Reichenau ersetzt worden. Brauchitsch stimmt mit Heider überein, wird aber Oberkommandierender bleiben. Heiders Stellung ist ähnlich der Becks im vergangenen September und seine Demission wird nicht bekannt gegeben werden. Der neue Plan ist eine direkte Offensive gegen Warschau und von der Grenzmark aus. Die Meinung des Generalstabes ist aus technischen und militärischen Gründen äußerst gegen diese Abänderung, da er dem Angriff seitens Polen in Richtung auf Küstrin ausgesetzt ist, bevor die Änderung des Planes durchgeführt werden kann. Zweiter. Brauchitsch hat erklärt, dass Krieg an zwei Fronten außer Frage stehe, da Polens Widerstandskraft beträchtlich sei und der neue Plan keine rasche Entscheidung bringen könne. Der Westwall ist nur an den Stellen stark, die durch Versuche sich bewährt haben. Schwache Stellen bestehen zum Beispiel bei Freiburg, Saarbrücken, Aachen. Der Generalstab fürchtet, dass der Durchbruch vom Westen durch den Westwall möglich ist. Dritter. Hitler hatte in Berchtesgaden nach meinem Besuch bei ihm dort, am 23.08., einen Nervenzusammenbruch und Dr. Bunke aus München wurde gerufen, um ihn zu behandeln. Er hat sich wieder erholt, ist aber in Behandlung. Der Generalstab möchte den nervösen Zustand Hitlers benutzen, um in die Lage versetzt zu werden, einen Militärputsch auszulösen, muss aber zuerst dessen vergewissert sein, dass England nicht nachgibt. Das Büro von Herrn V. Ribbentrop berichtet dem Generalstab, dass England Polen zwingen will, dann sich aufzugeben und Deutschlands an 256 Sprüche auf eine für Deutschland zufriedenstellende Ostgrenze zu unterstützen. Wenn der Generalstab von einem Angriff auf den Westwall wüsste, würde seine Stellung sicher gestärkt sein. Vierter. Punkt 4 ist auch im Original ausgelassen. Fünfter. Die Stimmung in der deutschen Luftwaffe war gut, nicht aber so in der Wehrmacht, welche die Geschehnisse als letzte Zuflucht entscheiden würde, und auf jeden Fall würde die Luftwaffe kaum eine Aktion gegen die Wehrmacht unternehmen. Die Generäle Hammerstein, Beck und Rundstedt hätten unabhängige hohe Kommandostellen erhalten, und dies wären die Männer, in welche der Generalstab Vertrauen setzte. Reichenau wäre kein außergewöhnlicher Soldat und wäre ehrgeizig und schlau. Rundstedt hat eine große Rolle bei den Verhandlungen mit Russland gespielt, die in Schweden stattgefunden haben und er war kein starker Mann. Sechster. Der Militärattaché sagte dem Berichterstatter, dass unsere Information zeigte, dass Konzentrationen in Mähren und in der Slowakei bereits vorgenommen worden seien und dass eine Änderung eines derartigen Planes sehr viel Verwirrung und Verzögerung verursachen würde. Der Berichterstatter antwortete, dass dies vollkommen erkannt würde und dass es für Polen gefährlich wäre, seine Front in jenem Gebiet zu stark zu verdünnen. Der Berichterstatter sagte, dass er erkenne, dass Zweifel in die Vertrauenswürdigkeit seiner Informationen gesetzt werden, aber wir leben eben in einer fantastischen Welt und Hitler griffe in rein militärische Dinge ein. Siebter. Die deutsche Zusammenziehungen würden im Gebiet von Landsberg, Schneide, Mühl, Schlochau vorgenommen werden. Tempelburg war die größte Rundfunk- und Zentralstelle an der Ostfront. 8. Es wurden Befehle gegeben, auf Warschau 650 Bomben am vergangenen Sonntag um 4:15 abzuwerfen. Dies ist gestrichen worden, was auf bedeutungsvolle diplomatische Gespräche zurückzuführen ist. Die Zeit war nun ganz wichtig. Wenn der Generalstab schließlich davon überzeugt würde, dass die Berichte Ribbentrops über England falsch seien, würde die Lage die andersdenkenden Elemente begünstigen. Ich erachte die vorstehende Information entweder als ein getreues Bild oder einen deutlichen Betrug. Herr Kirkpatrick kommentierte dieses Telegramm wie folgt: Wenn dies ein Betrug ist, konnte er nur gesponnen werden, weil die Deutschen hinsichtlich der militärischen Lage irreführen wollen. Die Deutschen können vernünftigerweise nicht darauf aus sein, uns zur Versteifung unserer Haltung zu veranlassen. Aber der Berichterstatter warnt ausdrücklich, dass die Polen sich nicht auf die deutsche Planänderung verlassen sollen. Ich schließe daher daraus, dass der Bericht korrekt ist oder dass der Berichterstatter ehrlich, aber falsch informiert ist. Die Stellungnahme von Herrn Kirkpatrick zu den übrigen Punkten erübrigt sich. Interessant ist nur, dass er am Schluss schreibt: Ich kann diesen Offizier aus der Beschreibung nicht identifizieren, aber ich glaube, dass er mit den reaktionären Elementen des Generalstabes in Verbindung steht. Er gab uns im vergangenen September eine Menge ziemlich genauer Info. 257 Mationen, als er bestrebt war, uns dazu zu drängen, gegen Hitler aufzutreten. Diese Bemerkung wurde dem Premierminister am Morgen des 31. August vorgelesen. 132 Telegramm von Lord Halifax an Botschafter Ken ARD vom 30.08.1939 ab London 19 Uhr aus Michael Freund, Geschichte des Zweiten Weltkrieges in Dokumenten BD. 3 Dag. Nummer 137 S 366 F. Diesem Telegramm ist im Original die Weisung vorausgesetzt, auf dieses Telegramm hin soll nichts unternommen werden bis auf weitere Instruktionen. DBFP BD 7 Nummer 539, 1. Mein nach Berlin aufgegebenes Telegramm enthält den Text der Antwort der Regierung seiner Majestät auf die deutsche Mitteilung, die wir Ihnen wiederholt haben. 2. Bitte teilen Sie ihn Herrn Beat mit. Dabei sollten Sie darauf hinweisen, dass der erste Teil der Antwort der deutschen Regierung zwar eine unhaltbare und irreführende Darstellung der deutschen Sache enthält, dass aber der wirklich wichtige Teil der Antwort aus Deutschlands Annahme des Vorschlags direkter Besprechungen besteht, ferner aus der Anregung einer zu schaffenden internationalen Garantie und aus Deutschlands Behauptung, dass es vorhabe, Polens lebenswichtige Interessen zu achten. 3. Es ist vielleicht unnötig, sich in diesem Zeitpunkt an vielem zu stoßen, was in der deutschen Antwort steht, und wozu seiner Majestät Regierung ebenso kritisch eingestellt ist wie auch zweifellos die polnische Regierung, dagegen hat seiner Majestät Regierung einen ausdrücklichen Vorbehalt hinsichtlich der Erklärung der besonderen, in der deutschen Not erhobenen Forderungen gemacht. Der Punkt, der eine unverzügliche Stellungnahme erforderlich zu machen schien, war die deutsche Forderung, dass ein Vertreter Polens sich heute in Berlin einstellen sollte. Herr Beat wird die Richtschnur, welche wir in dieser Hinsicht letzte Nacht verfolgten, VGL mein Telegramm nach Berlin, bemerken sowie den weiteren Hinweis, den wir in unserer Antwort auf die letzte Mitteilung der deutschen Regierung in Bezug auf diesen Punkt machten. Die deutsche Regierung arbeitet jetzt Vorschläge für eine Lösung aus, und im Lichte dieser Vorschläge sowie anderer Entwicklungen wird die Entscheidung gefasst werden müssen über das künftige Vorgehen, einschließlich des Orts und der Bedingungen für die Verhandlungen. 4. Herr Beck wird aus der Antwort der Regierung seiner Majestät ersehen, dass der Vorschlag für einen militärischen Stillstand während der Dauer der Verhandlungen gemacht worden ist, und seiner Majestät Regierung hofft ernstlich, dass die polnische Regierung keinen Einwand dagegen habe. 5. Seiner Majestät Regierung wäre froh, wenn sie die Ansichten der polnischen Regierung möglichst bald erfahren könnte. Angesichts der Tatsache, dass die polnische Regierung seiner Majestät Regierung ermächtigt hat, zu erklären, dass sie gewillt 258 sei, auf direkte Besprechungen mit der deutschen Regierung einzutreten, hofft seiner Majestät Regierung, vorausgesetzt, dass die Methode und die allgemeinen Anstalten für die Besprechungen zufriedenstellend vereinbart werden, dass die polnische Regierung unverzüglich dazu bereit sei. Vom Standpunkt der inneren Lage in Deutschland sowie der öffentlichen Weltmeinung scheint es uns äußerst wichtig, dass, solange sich die deutsche Regierung zu Verhandlungen bereit erklärt, ihr keine Gelegenheit geboten werde, die Verantwortung wegen eines Konfliktes auf Polen zu schieben. 6. Sie sollten natürlich betonen, dass seiner Majestät Regierung Herrn Hitler gegenüber durchaus klar gemacht hat, dass sie unwiderruflich entschlossen ist, ihre Verpflichtungen vorbehaltlos zu erfüllen. Über diesen Punkt gibt es in Berlin kein Missverständnis. Die Stellung der polnischen Regierung ist von derjenigen, die sie im vergangenen März innehatte, sehr verschieden, da sie jetzt von der direkten britischen Garantie unterstützt wird sowie von dem Versprechen der britischen Beteiligung an Garantien für jede Abmachung, die auf den von uns angegebenen Grundlagen beruht, und die Besprechungen würden vor diesem Hintergrund durchgeführt werden. 132a Aufzeichnung des Vorregistern Office über die Telefongespräche zwischen Birger Dahlerus und General Göring am 30.08.1939 zwischen 12.30 Uhr und 15 Uhr aus, Michael Freund, Geschichte des Zweiten Weltkrieges in Dokumenten 3 Nummer 132. General Göring kann nicht garantieren, dass der Führer ein Plebiszit vorschlägen wird, aber er ist nahezu sicher, weil er größten Wert darauf legt, sich die Freundschaft Großbritanniens zu sichern und der Welt zu zeigen, dass die Deutschen nicht so schwarz sind, wie sie gemalt werden. Er hat daher das Gefühl, dass das Prinzip eines Plebiszits angenommen werden wird. Herr Hitler arbeite nun seine Vorschläge aus, aber General Göring glaube, dass sie die Idee eines Plebiszits einschließen werden. Herr Hitler werde, was die Minderheiten angeht, vorschlagen, dass sie das Recht der Aussiedlung haben sollen, wenn sie es wünschen. Die Verbleibenden sollen von der Wehrpflicht befreit werden und die Deutschen in Polen als Deutsche behandelt werden. Umgekehrt in Deutschland. Herr Dahlerus schlug vor, dass die Vorschläge ausgearbeitet und durch Herrn Lipski übermittelt werden sollten. Er glaube, dass das ein besseres Verfahren wäre, als wenn jemand nach Berlin käme. General Göring schien diese Idee zu akzeptieren. Herr Dahlerus sagte, dass er annehme, dass die Vorschläge heute Nacht fertig sein würden, worauf General Göring antwortete, der Führer ist dabei. General Göring blieb dabei, die Dringlichkeit zu unterstreichen. Herr Dahlerus warf die Frage eines neutralen Begegnungsortes nicht auf, weil er glaubt, dass der Vorschlag, den Plan durch Herrn Lipski zu übermitteln, besser wäre. Um 1 Uhr und 15 Minuten PM. 13 Uhr und 15 Minuten, bat der Staatssekretär, nachdem er die obige 259 Aufzeichnung gelesen hatte, Herrn Dahlerus, mit General Göring noch einmal zu sprechen und anzuregen, dass viel von der Art abhängen würde, in der die Vorschläge vorgebracht werden würden, das heißt, sie sollten nicht in der Form eines Diktats vorgelegt werden. Herr Dahlerus kommt noch einmal zu General Göring durch, der sagte, dass der Führer seine Vorschläge in der Form einer Diskussionsgrundlage ausarbeite. Das, sagte er, sei fabelhaft. Aber es sei die absolute Bedingung, dass jemand aus Polen käme, um die Vorschläge abzuholen. Der Staatssekretär fragte Herrn Dahlerus, ob er nicht auseinandersetzen könne, dass dies einen schlechten Eindruck machen würde. Könne nicht Herr Hitler Herrn Lipski nach Warschau in derselben Weise senden, wie er Sir Neville Henderson nach London gesandt habe? Um 15 Uhr berichtet Herr Dahlerus, dass er erneut mit General Göring gesprochen habe, der dabei blieb, dass es wesentlich sei, dass ein polnischer Vertreter von Warschau komme. 133a dem Reichsminister des Auswärtigen am 30. August 1939 nach 24 Uhr vom britischen Botschafter übergebenes Memorandum der britischen Regierung, Andl. I zu DWB Nummer 466, 1. Die Regierung seiner Majestät weiß die Tatsache zu würdigen, dass die deutsche Regierung in der in ihrer Antwort enthaltenen Erklärung freundlichst auf ihren Wunsch einer deutsch-englischen Verständigung hinweist, und weiß ebenso den Hinweis zu würdigen, dass diese Erwägung ihre Politik beeinflusst hat. 2. Die Regierung seiner Majestät bringt wiederholt zum Ausdruck, dass sie den Wunsch der deutschen Regierung nach einer Verbesserung der Beziehungen durchaus teilt, es ist jedoch dabei zu berücksichtigen, dass sie um dieser Verbesserung willen nicht die Interessen ihrer Freunde preisgeben kann. Sie hat volles Verständnis dafür, dass die deutsche Regierung Deutschlands Lebensinteressen nicht opfern kann, aber die polnische Regierung befindet sich in der gleichen Lage, und die Regierung seiner Majestät glaubt, dass die Lebensinteressen der beiden Länder nicht unvereinbar sind. 3. Die Regierung seiner Majestät nimmt zur Kenntnis, dass die deutsche Regierung den britischen Vorschlag annimmt und bereit ist, mit der polnischen Regierung in unmittelbaren Meinungsaustausch zu treten. 4. Die Regierung seiner Majestät glaubt annehmen zu dürfen, dass die deutsche Regierung im Prinzip die Bedingung annimmt, dass jedwede Regelung zum Gegenstand einer internationalen Garantie gemacht werden sollte. Die Frage, wer sich an einer solchen Garantie beteiligen soll, wird später zu erörtern sein, und die Regierung seiner Majestät hofft, dass, um Zeitverlust zu vermeiden, die deutsche Regierung sofort Schritte unternehmen wird, um die Zustimmung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken zu erreichen, deren Beteiligung an der Garantie die Regierung seiner Majestät stets vorausgesetzt hat. 265. Die Regierung seiner Majestät nimmt gleichfalls zur Kenntnis, dass die deutsche Regierung den Standpunkt der britischen Regierung hinsichtlich der Lebensinteressen und der Unabhängigkeit Polens anerkennt. 6. Hinsichtlich besonderer Forderungen, die die deutsche Regierung in einem früheren Absatz ihrer Antwort anmeldet, muss die Regierung seiner Majestät einen ausdrücklichen Vorbehalt machen. Sie glaubt zu verstehen, dass die deutsche Regierung zurzeit Vorschläge für eine Lösung ausarbeitet. Zweifelsohne werden die Vorschläge während des Meinungsaustausches sorgfältigst geprüft werden. Es kann dann entschieden werden, wie weit diese mit den wesentlichen Bedingungen vereinbar sind, die die Regierung seiner Majestät bekannt gegeben hat und die anzunehmen die deutsche Regierung ihre Bereitwilligkeit zum Ausdruck gebracht hat. 7. Die Regierung seiner Majestät wird die polnische Regierung sofort von der Antwort der deutschen Regierung verständigen. Die Art der Fühlungnahme und die Vorbereitungen für einen Meinungsaustausch müssen selbstverständlich in aller Eile zwischen der deutschen und der polnischen Regierung vereinbart werden. Die Regierung seiner Majestät ist jedoch der Ansicht, dass es untunlich wäre, diese Fühlungnahme schon heute herzustellen. 8. Die Regierung seiner Majestät erkennt voll an, dass bei der Aufnahme der Verhandlungen Eile geboten ist, und teilt die Befürchtungen des Herrn Reichs-Gnzlers, die sich aus dem Umstande ergeben, dass zwei mobilisierte Armeen sich in allernächster Nähe gegenüberstehen. Sie möchte daher auf das Dringendste nahelegen, dass beide Parteien sich verpflichten, dass während der Verhandlungen keine aggressiven militärischen Bewegungen stattfinden. Die Regierung seiner Majestät vertraut darauf, dass sie von der polnischen Regierung eine derartige Zusage erhalten würde, wenn die deutsche Regierung eine gleichartige Versicherung abgeben wollte. 9. Die Regierung seiner Majestät möchte ferner noch vorschlagen, dass vorläufig ein Modus Vivendi für Danzig geschaffen wird, um Zwischenfälle zu verhüten, die geeignet wären, die deutsch-polnischen Beziehungen noch schwieriger zu gestalten. Berlin, den 30. August 1939 133b unter Redung des Reichsaußenministers V. Ribbentrop mit dem britischen Botschafter Henderson am 30.08.1939 um Mitternacht aus DWB 2 Nummer 466 Henderson übergab das in der Anlage beigefügte Memorandum der britischen Regierung. Er fügte hinzu, dass er den Auftrag habe, zwei weitere Punkte mündlich zur Sprache zu bringen. Man könne von der polnischen Regierung nur dann vollständige Zurückhaltung erwarten, wenn die deutsche Regierung auf ihrer Seite der Grenze die gleiche Haltung einnehme und wenn keine Provokationen der deutschen Minderheit in Polen erfolgten. Es seien Berichte im Umlauf, nach denen die Deutschen in Polen Sabotageakte verübten, die die schärfsten Gegenmaßnahmen seitens der polnischen Regierung rechtfertigen würden. Der Reichsaußenminister wies diese Bemerkung auf das 261 nachdrücklichste zurück. Deutschland kenne ausschließlich polnische Provokationen, aber die polnische Propaganda schiene bei der britischen Regierung ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. Unerhörteste Sabotageakte würden von den Polen verübt. Er lehne es ab, mit der britischen Regierung über dieses Thema überhaupt zu sprechen. Die weitere Weisung Henderson's bezog sich auf die Antwort der deutschen Regierung vom Vortage, in der die deutsche Regierung sich bereit erklärt hatte, in direkte Fühlung mit Polen zu treten, wenn die polnische Regierung sofort einen bevollmächtigten Vertreter entsenden würde. Die britische Regierung sei nicht in der Lage, der polnischen Regierung zu empfehlen, auf dieses Verhandlungsverfahren einzugehen. Sie schlage der deutschen Regierung vor, auf normalem diplomatischem Wege, das heißt durch Überreichung ihrer Vorschläge an den polnischen Botschafter in die Lage zu versetzen, im Einvernehmen mit seiner Regierung die Vorbereitungen für direkte deutsch-polnische Verhandlungen zu treffen. Wenn die deutsche Regierung diese Vorschläge auch der britischen Regierung zuleiten würde, und diese der Ansicht wäre, dass die Vorschläge eine vernünftige Grundlage für eine Regelung der zur Erörterung stehenden Probleme bilden, so würde sie ihren Einfluss im Sinne einer Lösung in Warschau zur Geltung bringen. Henderson fragte unter Hinweis auf den letzten Absatz der deutschen Antwort vom Vortage, ob die deutschen Vorschläge übergeben werden könnten. Der Reichsaußenminister antwortete, dass erster die britische Vermittlung bisher nur ein klares Ergebnis gezeitigt hätte, nämlich die polnische Generalmobilmachung. Zweiter. Man habe deutscherseits mit dem Erscheinen eines polnischen Vertreters am heutigen Tage gerechnet. Es sei dies nicht, wie der britische Botschafter irrtümlich angenommen habe, ein Ultimatum gewesen, sondern, wie der Führer bereits am Vortage auseinandergesetzt habe, es sei ein von den Zeitumständen diktierter praktischer Vorschlag gewesen. Bis Mitternacht habe man auf deutscher Seite nichts von den Polen gehört. Die Frage eines eventuellen Vorschlags sei daher nicht länger aktuell. Um aber zu zeigen, was Deutschland vorzuschlagen beabsichtigt hatte, wenn der polnische Vertreter gekommen wäre, verlas der Reichsaußenminister die in der Anlage beigefügten deutschen Vorschläge und erläuterte sie im Einzelnen. Henderson erwiderte, die Erklärung des Reichsaußenministers, dass infolge des Nichterscheinens des polnischen Vertreters bis Mittwoch Mitternacht die ursprünglich beabsichtigten deutschen Vorschläge nicht mehr aktuell wären, schiene seine Auslegung des Vorschlags als Ultimatum zu bestätigen. Der Reichsaußenminister trat dieser Auffassung erneut energisch entgegen und wies auf die am Vortage vom Führer abgegebene Erklärung hin, dass die Eile durch die Tatsache bedingt sei, dass sich zwei mobilisierte Armeen in Schussweite gegenüberständen und in jeder Minute ein Zwischenfall ernste Konflikte auslösen könne. Zum Schluss schlug Henderson vor, der Reichsaußenminister möge den polnischen Botschafter herbeirufen und ihm die deutschen Vorschläge übergeben. Der Reichsaußenminister lehnte dieses Verfahren für seine Person ab und beendete die Unterredung, indem er dem Führer sämtliche Entscheidungen vorbehielt. Schmidt 262-133c Der deutsche Vorschlag vom 30. August 1939 für eine Regelung des Danzig-Korridor-Problems sowie der deutsch-polnischen Minderheitenfrage aus DWB 2 Nummer 466 Die Lage zwischen dem Deutschen Reich und Polen ist zurzeit so, dass jeder weitere Zwischenfall zu einer Entladung der beiderseits in Stellung gegangenen militärischen Streitkräfte führen kann. Jede friedliche Lösung muss so beschaffen sein, dass sich nicht bei nächster Gelegenheit die diesen Zustand ursächlich bedingenden Ereignisse wiederholen können und dadurch nicht nur der Osten Europas, sondern auch andere Gebiete in die gleiche Spannung versetzt werden. Die Ursachen dieser Entwicklung liegen erster in der unmöglichen Grenzziehung, wie sie durch das Wössäilö-Diktat vorgenommen wurde, zweiter in der unmöglichen Behandlung der Minderheit in den abgetretenen Gebieten. Die deutsche Reichsregierung geht daher bei diesen Vorschlägen von dem Gedanken aus, eine endgültige Lösung zu finden, die die unmögliche Situation der Grenzziehung beseitigt, beiden Teilen ihre lebenswichtigen Verbindungsstraßen sichert, das Minderheitsproblem soweit irgend möglich beseitigt und, soweit dies nicht möglich ist, das Schicksal der Minderheiten durch eine sichere Garantie ihrer Rechte erträglich gestaltet. Die deutsche Reichsregierung ist überzeugt, dass es dabei unerlässlich ist, wirtschaftliche und physische Schädigungen, die seit dem Jahr 1918 stattgefunden haben, aufzudecken und im vollen Umfange wiedergutzumachen. Sie sieht selbstverständlich diese Verpflichtung als eine für beide Teile bindende an. Aus diesen Erwägungen ergeben sich folgende praktische Vorschläge. Erster. Die freie Stadt Danzig kehrt aufgrund ihres rein deutschen Charakters sowie des einmütigen Willens ihrer Bevölkerung sofort in das Deutsche Reich zurück. Zweiter. Das Gebiet des sogenannten Korridors, das von der Ostsee bis zu der Linie Marienwerder-Graudenz-Kalm-Bromberg, diese Städte einschließlich, und dann etwa westlich nach Schönland gereicht, wird über seine Zugehörigkeit zu Deutschland oder zu Polen selbst entscheiden. Dritter. Zu diesem Zweck wird dieses Gebiet eine Abstimmung vornehmen. Abstimmungsberechtigt sind alle Deutschen, die am 1. Januar 1918 in diesem Gebiet wohnhaft waren oder bis zu diesem Tage dort geboren wurden, und desgleichen alle an diesem Tage in diesem Gebiet wohnhaft gewesenen oder bis zu diesem Tage dort geborenen Polen, Kaschuben und so weiter. Die aus diesem Gebiet vertriebenen Deutschen kehren zur Erfüllung ihrer Abstimmung zurück. Zur Sicherung einer objektiven Abstimmung sowie zur Gewährleistung der dafür notwendigen umfangreichen Vorarbeiten wird dieses erwähnte Gebiet ähnlich dem Saargebiet einer sofort zu bildenden internationalen Kommission unterstellt, die von 263 den vier Großmächten Italien, Sowjetunion, Frankreich, England gebildet wird. Diese Kommission übt alle hohe ETS-Rechte in diesem Gebiet aus. Zu dem Zweck ist dieses Gebiet in einer zu vereinbarenden kürzesten Frist von den polnischen Militärs, der polnischen Polizei und den polnischen Behörden zu räumen. 4. Von diesem Gebiet bleibt angenommen der polnische Hafen Gdynia, der grundsätzlich polnisches Hoheitsgebiet ist, insoweit er sich territorial auf die polnische Siedlung beschränkt. Die näheren Grenzen dieser polnischen Hafenstadt wären zwischen Deutschland und Polen festzulegen und nötigenfalls durch ein internationales Schiedsgericht festzusetzen. 5. Um die notwendige Zeit für die erforderlichen umfangreichen Arbeiten zur Durchführung einer gerechten Abstimmung sicherzustellen, wird diese Abstimmung nicht vor Ablauf von 12 Monaten stattfinden. 6. Um während dieser Zeit Deutschland seine Verbindung mit Ostpreußen und Polen seine Verbindung mit dem Meere unbeschränkt zu garantieren, werden Straßen und Eisenbahnen festgelegt, die einen freien Transitverkehr ermöglichen. Hierbei dürfen nur jene Abgaben erhoben werden, die für die Erhaltung der Verkehrswege bzw. für die Durchführung der Transporte erforderlich sind. 7. Über die Zugehörigkeit des Gebietes entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 8. Um nach erfolgter Abstimmung ganz gleich, wie diese ausgehen möge, die Sicherheit des freien Verkehrs Deutschlands mit seiner Provinz Danzig-Ostpreußen und Polen seine Verbindung mit dem Meere zu garantieren, wird, falls das Abstimmungsgebiet an Polen fällt, Deutschland eine exterritoriale Verkehrszone, etwa in Richtung Gdańsk bzw. Dirschau, gegeben zur Anlage einer Reichsautobahn sowie einer viergleisigen Eisenbahnlinie. Der Bau der Straße und der Eisenbahn wird so durchgeführt, dass die polnischen Kommunikationswege dadurch nicht berührt, das heißt entweder über- oder unterfahren werden. Die Breite dieser Zone wird auf 1 Kilometer festgesetzt und ist deutsches Hoheitsgebiet. Fällt die Abstimmung zugunsten Deutschlands aus, erhält Polen zum freien und uneingeschränkten Verkehr nach seinem Hafen Gdynia die gleichen Rechte einer ebenso exterritorialen Straßen- bzw. Bahnverbindung, wie sie Deutschland zustehen würden. 9. Im Falle des Zurückfallens des Korridors an das Deutsche Reich erklärt sich dieses bereit, einen Bevölkerungsaustausch mit Polen in dem Ausmaße vorzunehmen, als der Korridor hierfür geeignet ist. 10. Die etwa von Polen gewünschten Sonderrechte im Hafen von Danzig würden paritätisch ausgehandelt werden mit gleichen Rechten Deutschlands im Hafen von Gdynia. 11. Um in diesem Gebiet jedes Gefühl einer Bedrohung auf beiden Seiten zu beseitigen, würden Danzig und Gdynia den Charakter reiner Handelsstädte erhalten, das heißt ohne militärische Anlagen und militärische Befestigungen. 264.1.2. Die Halbinsel Haja, die entsprechend der Abstimmung entweder zu Polen oder zu Deutschland käme, würde in jedem Fall ebenfalls zu demilitarisieren sein. 13. Da die deutsche Reichsregierung heftigste Beschwerden gegen die polnische Minderheitenbehandlung vorzubringen hat, die polnische Regierung ihrerseits glaubt, auch Beschwerden gegen Deutschland vorbringen zu müssen, erklären sich beide Parteien damit einverstanden, dass diese Beschwerden einer international zusammengesetzten Untersuchungskommission unterbreitet werden, die die Aufgabe hat, alle Beschwerden über wirtschaftliche und physische Schädigungen sowie sonstige terroristische Akte zu untersuchen. Deutschland und Polen verpflichten sich, alle seit dem Jahre 1918 etwa vorgekommenen wirtschaftlichen und sonstigen Schädigungen der beiderseitigen Minoritäten wiedergutzumachen bzw. alle Enteignungen aufzuheben oder für diese und sonstige Eingriffe in das wirtschaftliche Leben eine vollständige Entschädigung den Betroffenen zu leisten. 14. Um den in Polen verbleibenden Deutschen sowie den in Deutschland verbleibenden Polen das Gefühl der internationalen Rechtlosigkeit zu nehmen und ihnen vor allem die Sicherheit zu gewähren, nicht zu Handlungen bzw. zu Diensten herangezogen werden zu können, die mit ihrem nationalen Gefühl unvereinbar sind, kommen Deutschland und Polen überein, die Rechte der beiderseitigen Minderheiten durch umfassendste und bindende Vereinbarungen zu sichern, um diesen Minderheiten die Erhaltung, freie Entwicklung und Bestätigung ihres Volkstums zu gewährleisten, ihnen insbesondere zu diesem Zweck die von ihnen für erforderlich gehaltene Organisierung zu gestatten. Beide Teile verpflichten sich, die Angehörigen der Minderheit nicht zum Wehrdienst heranzuziehen. 15. Im Falle einer Vereinbarung auf der Grundlage dieser Vorschläge erklären sich Deutschland und Polen bereit, die sofortige Demobilmachung ihrer Streitkräfte anzuordnen und durchzuführen. 16. Die zur Beschleunigung der obigen Abmachungen erforderlichen weiteren Maßnahmen werden zwischen Deutschland und Polen gemeinsam vereinbart. 134.3 Berichte des Botschafters Henderson über seine Unterredung mit dem Reichsaußenminister um Mitternacht vom 30. auf den 31. August 1939 BBB Nummer 91, in London um 2.45 Uhr am 31.8. eingetroffen. BBB Nummer 92, in London um 9.30 Uhr am 31.8. eingetroffen. 1. Bericht RAN Berlin, den 30. August 1939. 1. Ich unterrichtete Herrn von Ribbentrop heute von dem der polnischen Regie G in ihrem Telegramm vom 30. August erteilten Rat. 265. 2. Praktisch war sein einziger Kommentar der, dass alle Herausforderungen von Seiten Polens kämen. Ich bemerkte, dass seiner Majestät Regierung die polnische Regierung dauernd gemahnt habe, sie solle vor jeder herausfordernden Aktion kräftig warnen, und ich Grund zu der Annahme habe, dass die deutschen Presseberichte sehr übertrieben seien. Herr von Ribbentrop erwiderte, der Rat der Regierung seiner Majestät habe verflucht wenig Wirkung gehabt. Ich gab milde zurück, dass ich erstaunt sei, eine solche Sprache von einem Minister des Auswärtigen zu hören. 2. Bericht 1. Ich sagte Herrn von Ribbentrop heute Abend, seiner Majestät Regierung fände es schwierig, der polnischen Regierung zu raten, sie solle das in der deutschen Antwort angedeutete Verfahren annehmen, und ich riet zu der üblichen Fühlungnahme, das heißt, wenn die deutschen Vorschläge bereit seien, solle man den polnischen Botschafter einladen und ihm die Vorschläge zur Weiterleitung an seine Regierung aushändigen, in der Erwartung einer sofortigen Eröffnung der Verhandlungen. Ich fügte hinzu, sofern die Basis Aussicht auf eine Regelung biete, so könne man darauf zählen, dass seiner Majestät Regierung ihr Bestes tun werde, um die Verhandlungen in Warschau vernünftig zu gestalten. Zweiter. Herrn von Ribbentrops Antwort bestand darin, dass er ein längeres Dokument hervorzog, das er in deutscher Sprache laut mit höchster Geschwindigkeit vorlas. Da ich mir vorstellte, er würde es mir am Ende aushändigen, machte ich nicht den Versuch, ganz intensiv den 16 oder 17 Artikeln zu folgen, die es enthielt. Obwohl ich daher für Genauigkeit nicht einstehen kann, gebe ich hier die Hauptpunkte: Rückgabe Danzigs an Deutschland, Linie Marienwerder, Graudenz, Bromberg, Schönland als südliche Grenze des Korridors, Plebiszit im Korridor auf Grundlage der Bevölkerung vom 1. Januar 1919, die absolute Mehrheit entscheidet, internationale Kommission aus britischen, französischen, italienischen und russischen Mitgliedern zur polizeilichen Überwachung des Korridors und Garantie für die gegenseitigen Verbindungen zwischen Danzig und Gedingen, solange das Ergebnis des Plebiszits aussteht, Gedingen soll Polen vorbehalten bleiben, Danzig soll entmilitarisiert und eine reine Handelsstadt werden. Dritter. Als ich Herrn von Ribbentrop um den Text dieser Vorschläge bat, entsprechend der Zusage in der gestrigen deutschen Antwort, behauptete er, dass es jetzt zu spät sei, da der Vertreter Polens bis Mitternacht nicht in Berlin eingetroffen sei. Vierter. Ich bemerkte, dass eine derartige Behandlung der Sache bedeute, dass die Forderung, ein Unterstrich Vertreter Polens solle am 30. August in Berlin eintreffen, tatsächlich ein Ultimatum darstelle, trotz allem, was er und Herr Hitler mir gestern zugesichert hätten. Dies stellte er in Abrede und sagte, dass die Idee eines Ultimatums eine Erfindung meiner Fantasie sei. Warum, fragte ich, könne er sich denn nicht an ein normales Verfahren halten, mir eine Abschrift der Vorschläge aushändigen und den 266 polnischen Botschafter ersuchen, bei ihm vorzusprechen, genauso wie Herr Hitler mich vor einigen Tagen hatte rufen lassen, und sie ihm zur Mitteilung an die polnische Regierung übergeben. In den heftigsten Ausdrücken sagte Herr von Ribbentrop, dass er den Botschafter niemals bitten würde, ihn aufzusuchen. Er ließ durchblicken, dass es anders sein könnte, wenn der polnische Botschafter bei ihm um ein Gespräch nachsuchen würde. Ich sagte, dass ich selbstverständlich meine Regierung in diesem Sinne sofort unterrichten werde. Worauf er erwiderte, dies seien zwar seine persönlichen Ansichten, er werde aber alles, was ich gesagt habe, Herrn Hitler zur Kenntnis bringen. Es liege am Kanzler, zu entscheiden. Fünfter. Wir trennten uns in diesem Ton, aber ich muss Ihnen sagen, dass Herrn V. Ribbentrops ganzes Benehmen während einer unangenehmen Unterhaltung darin bestand, Herrn Hitler in dessen schlechtester Manier nachzuäffen. Er schmähte beiläufig über die polnische Mobilmachung, aber ich entgegnete, dass sie kaum überraschen könne, da Deutschland ebenfalls mobilisiert habe, wie ja Herr Hitler selbst mir gegenüber gestern zugegeben hätte. Dritter. Bericht des britischen Botschafters Henderson über weitere Einzelheiten zu den deutschen, 16 Punkte, Vorschlägen. 31. August 1939, 11:30 Michael Freund, Weltgeschichte in Dokumenten, 3 Nummer 141 aus DBFP BD. 7 Nummer 588. Andere Punkte in dem deutschen Vorstilag sind, wie ich glaube, die folgenden: Die Volksabstimmung soll nach 12 Monaten stattfinden. Während dieser Zeit sollen Korridore von Deutschland nach Danzig und von Polen nach Gedingen offen gehalten werden. Wenn als Ergebnis einer Mehrheit bei der Abstimmung der Korridor polnisch bleibt, dann würde Deutschland einen Korridor von einem Kilometer Breite haben und umgekehrt. Austausch der Bevölkerung nach der Volksabstimmung, keine Wehrpflicht der Minderheiten im Korridor. Garantie für Polen für alle Wirtschaftsrechte im Hafen von Danzig. Polen solle seine Streitkräfte und seinen Verwaltungsapparat während der Periode der Abstimmung zurückziehen. Die Halbinsel Haja ist in das Abstimmungsgebiet einzubeziehen und soll demilitarisiert werden. Die Beschwerden der Minderheiten sollen durch eine neutrale internationale Kommission untersucht werden, die volle Gewalt gegen beide Parteien hat. Eine Untersuchung soll auch über die Entschädigungsansprüche angestellt werden, die aus Handlungen seit dem Kriege entstanden sind. Wenn Übereinstimmung erzielt wird, sofortige Demobilisierung.